Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Track, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt. Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Track, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt. Die meisten deutschen Rapper waren bedeutend besser als die heutigen Texter mit nicht erfreulichen Rap-Arts. Aber das ist mir langsam egal, wie die Hausszene sich aufregen. Nein, das muss man in Kauf nehmen. Wenn man sich in dieser Szene nun mal breit macht, sieht man einen Großteil der Leute, der sich breit macht, um zu performen oder Freestyle zu kicken. Und selbst damit läuft es vielmals beschissen. Ich mein, es geht sicher nicht nur mir auf den Sack, sondern das ganze Publikum verliert halt den Spaß, sich diese Rapper und schlechten Skills reinzuziehen. Aber sie geben weiter vor, in Liga 1 zu spielen. Mit jedem Wort, das sie schreiben, ist es eins zu viel. Sobald ein Doppelreim gefragt ist, verzweifeln sie. Oh Mann, das ist wirklich ein abgefuckter Kreislauf. Schlechte werden schlechter, nehmen trotzdem ihren Scheiß auf. Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Trap, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt. Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Trap, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt. Ist es lächerlich und droht mit deinem Messerstich, wenn euch jemand auslacht oder einfach besser ist. Das hier ist Deutschland und kein großes Ghetto. Wir leben in Frieden, yo, yo, es ist echt so. Bist du jetzt geschockt, weil dein Mund offen steht? Weil du mit deinem Deutsch kein Wort verstehst? Kein Problem, ich kann dir gerne Nachhilfe geben. Aber es wird Leute wie dich keine Starthilfe geben. Ich nenne euch alle einen hoffnungslosen Fall. Es wird wehtun, wenn ihr von der Wolke auf den Boden knallt. Aber das nur am Rand, es gibt viel zu bereden. Ein Punkt, eure Käppis sind viel zu vertreten. Ihr habt die Tag und Nacht, findet das fabelhaft. Und die Läuse haben auch schon guten Tag gesagt. Keine Frage, ich finde euch witzig, von Kopf bis Fuß, aber was sie abzieht, findet selbst Gott nicht gut. Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Trap, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt. Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Trap, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt. Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Trap, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt. Das ist Deutschrap, mit dem gewissen etwas. Weil ich Rap mag und schon einige geflasht hab. Das ist kein Besser, bin Trap, das ist Reality. Was es bis jetzt noch sehr, sehr selten gibt.